Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Smartphone und Tablet. 1. Würden Sie sich beim Kauf eines neuen Geräts für ein Smartphone oder ein Tablet entscheiden? Ich würde Tablets den Vorzug geben. Darauf kann man längere Artikel lesen oder E-Mails schreiben. Mittlerweile hat ein Tablet den E-Book-Reader vollständig abgelöst. Der Bildschirm bietet deutlich mehr Platz als der eines Smartphones. Ich will auf keinen Fall auf Reisen Filme auf einem 5 Zoll großen Display ansehen. Sie gehören zu den Waren, bei deren Anschaffung Jugendliche ihren Willen durchsetzen wollen. Ein solches Gerät will ich daher selbst kaufen und keineswegs als Überraschungsgeschenk bekommen, ohne es vorher gesehen zu haben. 2. Welches sind die Statussymbole der heutigen 15- bis 18-Jährigen? Zu ihren Statussymbolen gehören Markenmode, Führerschein, Fahrrad und Fitness. Ferner sind gute Schulnoten, ein ausgezeichnetes Schulzeugnis oder die Möglichkeit, an einer Elite-Uni studieren zu dürfen, ebenso große Werte der heutigen Jugendlichen. Auch mit dem neuesten, sauteuren Smartphone-Modell können Jugendliche bei ihren Freunden protzen. Dass immer mehr Kinder im Grundschulalter ein Smartphone haben, halte ich für keine gute Idee. Sie können es leicht verlieren. Außerdem laufen sie Gefahr, kostenpflichtige Apps versehentlich herunterzuladen. Für diese Kosten müssen dann die Eltern aufkommen. 8- bis 10-Jährige brauchen ein Handy sowieso nur zum Spielen oder zum Telefonieren. 3. Welche goldenen Regeln der Smartphone-Nutzung kennen Sie? Es gibt gewiss eine Smartphone-Etikette, die alle Nutzer einhalten sollten. So zum Beispiel darf das Handy nie wichtiger sein als die Person gegenüber. Familienangehörige oder Freunde interessieren sich bei gemeinsamen Treffen oft mehr für ihr Handy als für die Gesprächspartner. Das ist ein Zeichen von Desinteresse und einfach unhöflich. Typisch ist noch, dass man im Bus oder Bahn schnell mal einen kurzen Blick auf das Smartphone-Display des Sitznachbarn wirft, um zu sehen, was dieser gerade betrachtet. Man sollte die Privatsphäre der anderen respektieren. Lautes Telefonieren oder lautes Handyklingeln würde mich in der Bibliothek sehr stören. Das ist ja ein Ort, wo man bis auf Notfälle auf Telefonate verzichten sollte. Ich würde also diese Person bitten, mit dem Telefonieren aufzuhören. 4. Wie können Sie Ihr Handy beim Sprachenlernen benutzen? Ich kann mein Smartphone beim Sprachenlernen einsetzen. Im Internet finde ich viel Vorbereitungsmaterial zum Herunterladen oder Mustertests für eine Prüfung. Ich besuche noch gerne Sprachportale, um mir Zusatzaufgaben zur Grammatik oder zum Lese- und Hörverstehen anzuschauen und höre oft langsam gesprochene Nachrichten, die ich auch trotz des schweren Wortschatzes mühelos verstehen kann. Es wäre toll, wenn Online-Wörterbücher in der Sprachprüfung zugelassen wären. Es wäre viel einfacher, als die dicken Wörterbücher mitzuschleppen. Sitzen 100 Prüflinge in einem Saal, wer sollte schon kontrollieren, was sie alles mit ihren Smartphones anstellen? 5. Was tun Sie, wenn Ihr Handy gestohlen wird? Im Falle eines Diebstahls muss ich meinen Mobilfunkanbieter kontaktieren, der meine SIM-Karte sperren kann. Nachdem sie gesperrt ist, würde ich versuchen, das Gerät zu orten und Daten aus der Ferne zu löschen. Voraussetzung für das Orten ist, dass der Dieb das Handy noch nicht ausgeschaltet hat. Anschließend habe ich die Möglichkeit, mein Handy klingeln zu lassen oder es komplett zu löschen. Ebenfalls wird der aktuelle Standort des Geräts angezeigt. Vielleicht ist es gar nicht gestohlen und klingelt irgendwo in der Schule. Mein Handy ist mir noch nie verloren gegangen. Ich passe darauf schon auf und lasse es nie unbeaufsichtigt auf der Schulbank liegen.